Hernach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So befiehlt Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Steppe ein Fest feiern. Der Pharao aber erwiderte: Wer ist Jahwe, dass ich ihm gehorchen und Israel ziehen lassen sollte? Ich weiß nichts von Jahwe und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet, lass uns also 3 Tage eisenweit in die Steppe ziehen, um Jahwe, unserem Gott, Opfer zu bringen, sonst sucht er uns heim mit Pest oder Schwert. Der König von Ägypten aber erwiderte ihnen: Warum, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seiner Arbeit abziehen? Geht an eure Frondienste! Und der Pharao sprach: Es ist des Volkes wahrlich schon so genug im Land, und da wollt ihr noch, dass es aufhört, Frondienste zu verrichten? An eben demselben Tage gab der Pharao den Fronvögten, die über das Volk gesetzt waren, und seinen Aufsehern folgenden Befehl: Ihr sollt nicht mehr, wie bisher, dem Volk Häckerling liefern zur Verfertigung der Backsteine, sondern sie selbst sollen hingehen und sich Häckerling suchen. Aber die festgesetzte Zahl von Backsteinen, die sie bisher verfertigten, sollt ihr ihnen auferlegen und nichts davon ablassen. Denn sie gehen müßig, deshalb verlangen sie ungestüm: Wir wollen hingehen, um unserem Gott Opfer zu bringen. Die Arbeit muss den Leuten erschwert werden, so dass sie daran zu tun haben und nicht auf Vorspiegelungen achten. Da gingen die Fronvögte und Aufseher des Volkes hin und berichteten dem Volke: So hat der Pharao angeordnet, ich lasse euch keinen Häckerling mehr liefern. Ihr selbst müsst hingehen, euch Häckerling zu suchen. Die Fronvögte aber setzten ihnen hart zu und befahlen: Ihr müsst Tag für Tag die volle Arbeit liefern, wie zu der Zeit, wo Häckerling da war. Den Aufsehern der Israeliten aber, welche die Fronvögte des Pharao ihnen als Vorgesetzte gegeben hatten, ließ man Schläge geben und fragte sie: Warum habt ihr den Betrag an Backsteinen, der euch bisher auferlegt war, in den letzten Tagen nicht voll geliefert? Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und beklagten sich flehentlich beim Pharao, indem sie sprachen: O Herr! Warum lässest du uns so behandeln? Häckerling wird uns nicht mehr geliefert, und dennoch heißt es: Schafft Siegel! Nun werden wir gar noch geschlagen. Du versündigst dich an deinem Volk. Er aber erwiderte: Faul seid ihr, faul. Deswegen sagt ihr: Wir wollen hingehen, um Jahwe Opfer zu bringen. Geht sofort an eure Arbeit, Häckerling wird euch nicht geliefert, aber den vollen Betrag an Backsteinen müsst ihr liefern. So fanden sich die Aufseher der Israeliten in der schlimmen Lage, sagen zu müssen: Ihr bekommt von eurem täglichen Betrag an Backsteinen nichts erlassen. Als sie nun den Pharao verließen, trafen sie auf Mose und Aaron, die dort standen, um ihnen zu begegnen, und sagten zu ihnen: Jahwe strafe euch und helfe uns zum Recht, dass ihr uns beim Pharao und seinen Höflingen in schwere Ungnade gebracht, ja ihnen das Schwert in die Hand gedrückt habt, um uns das Leben zu nehmen. Da wandte sich Mose wieder an Jahwe zu, sprach: O Herr! Warum lässest du diesem Volke solches Unheil widerfahren? Wozu hast du mich denn gesandt? Denn seitdem ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er dieses Volk nur noch härter, und du hast dein Volk keineswegs errettet.